Die Schwelle. Der Staatsanwalt Giuseppe Lombardo weiß vermutlich bis heute nicht, dass sein Vortrag bei unserer Anti-Mafia-Konferenz 2017 eine ganze Reihe von kleinen Anfragen losgetreten hat. Eine wuchtige Aussage von ihm ist dennoch weitgehend untergegangen. Lombardo sagte, die 'Ndrangheta müsse kein Bargeld mehr durch die Gegend transportieren, dafür habe sie jetzt Banken. An diese Aussage musste ich oft denken, als ich zu einer Bank in Deutschland recherchierte, die einen Windpark im Gebiet des Arena-Clans finanziert hatte, unweit von Crotone. Dieser große Windpark war von den italienischen Behörden beschlagnahmt worden, per Gerichtsbeschluss wieder freigegeben und erneut beschlagnahmt und wieder freigegeben worden. Leute vor Ort hatten mir von Sabotageakten beim Bau der Windräder berichtet. Italienische Ermittler mutmaßten, es habe für die Finanzierung versteckte Sicherheiten gegeben. Die Bank betonte dagegen, es habe sich um eine normale Projektfinanzierung gehandelt. Eine Quelle aus dem Inneren der Bank betonte in einem Gespräch, dass interne Vorgaben für Investments in dieser Größenordnung missachtet worden seien. Die Ermittlungen ergaben am Ende nichts strafrechtlich Relevantes, die Bank war aber auch zu keinem Zeitpunkt Gegenstand von Ermittlungen. Und die Frage, warum die Bank gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, blieb folglich offen. Mit der Aussage von Giuseppe Lombardo im Ohr habe ich mir eine hypothetische, einfache Frage gestellt. Alltäglich investieren Investmentfonds in Unternehmen, auch in Unternehmen der Finanzindustrie. Ist es also möglich, dass in deutschen Banken auf diesem Weg Mafiakapital gelandet ist? Und zwar nicht auf Bankkonten, sondern in der Bank selbst? Die Frage ist insofern relevant, als dass es große Macht bringt, einen Teil einer Bank zu besitzen, insofern es ganz neue Möglichkeiten für Clans eröffnet. Ich habe mich also an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, genannt BaFin, gewandt. Die Behörde in Bonn und Frankfurt am Main hat ja den Auftrag, die Banken in Deutschland zu überwachen. Ihre Antwort ist ernüchternd. Zitat: Wenn ein Unternehmen eine bedeutende Beteiligung an einem Kreditinstitut erwirbt, muss es sich einem Inhaberkontrollverfahren unterziehen. Eine bedeutende Beteiligung liegt auf jeden Fall vor bei einer Übernahme von mindestens 10% der Unternehmensanteile. Die BaFin kann im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens nachvollziehen, wer die mittelbaren Eigentümer der Anteile sind. Im Umkehrschluss heißt das leider aber auch, dass es bei weniger als 10% verkaufter Anteile zu keinem Inhaberkontrollverfahren kommt. Ich habe mich da extra nochmal rückversichert. Zugespitzt formuliert können also 'Ndrangheta und Co. in Deutschland 9,99% einer Bank mit ihrem schmutzigen Geld erwerben und müssen noch nicht einmal Kontrollen befürchten. An so etwas denke ich, wenn ich höre, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies sei. Oder wenn ich höre, wie der Kronzeuge Gennaro Pulice, ein früherer Killer und zugleich intelligenter Geschäftsmann aus Lamezia Terme, sagt, Zitat: Die italienischen Gesetze gegen Geldwäsche erlauben es nicht, große Mengen illegalen Kapitals in Bankaktivitäten zu investieren. Deshalb nutzen die kalabrischen Clans oft Unternehmen und Banken im Ausland und ganz besonders in Deutschland und der Schweiz.